comes. Mein Wecker klingelt viel zu spät. Der Kaffee ist schon kalt und das Frühstück fällt aus. Deine Laune steht dir im Gesicht. Ich spür es immer noch, immer noch. Unsere vier Wände wackeln laut. Du machst die Luft und dann lieben wir uns endlos. Ich bin nicht perfekt, das weiß ich auch. Ich spür es immer noch, immer noch. Ich sag's dir viel zu selten, doch ich möchte, dass du weißt, Gott! Du bist alles, alles, alles, alles für mich. Ich geb alles, alles, alles, alles für dich. Und wenn alle Stricke reißen, dann halte ich dich fest. Du bist alles, alles, alles, alles für mich. Berlin! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich weiß, was immer auch geschieht. Wir sind wie Bonnie und Clyde. Einer für den anderen da. Die kleinen Fehler nehmen wir mit. Ich spür's immer noch, immer noch. Ein Glück, dass wir uns blind verstehen. Die rosa-rote Brille hab ich nämlich schon längst abgelegt. Kann dich auch ohne sie klar sehen. Ich spür's immer noch, immer noch. Ich sag's dir viel zu selten, doch ich möchte, dass du weißt. Du bist alles, alles, alles, alles für mich. Ich geb alles, alles, alles, alles für dich. Dann halte ich dich fest. Du bist alles, alles, alles, alles für mich. Kommt jetzt! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Und wenn alle Stricke reißen, dann halte ich dich fest. Du bist ein